sammle Splitter, ich sammle Scherben, schneide Leiber meiner Neider in unendlich kleine Fetzen und gehe dann unbeirrt weiter. Angst! Angst! Ich tue Dinge, die man nicht machen darf. Ich mache trotzdem alles, was ich mag. Ich bin der Scherbensammler. Ich sammle eure Fehler auf. Ich bin der Scherbensammler. Ich fresse eure Leiber auf. Ich bin der perfekte Mensch. Ich bin der einzig ganze Mensch. Ich bin der Mensch, der alles kann. Ich bin du. Angst! Angst! Thank you.